Seite, fährt dich als Feuer deines gläsernen Sinns. Oh, kehret euch selig in des Grals Geleite, dein Bruder wieder findet Leben.